last episode. Hey. Lässig, der Kollege Langfeld lässt mich hier auflaufen, verwickelt mich in Gespräche und sagt dann irgendwie, hey, da läuft übrigens mittlerweile nichts mehr. Ja, läuft dem nichts mehr. Ist ja egal, oder? Kinder, ist das sowieso eine Pest, oder? Man macht das Radio an, immer ist was. Ist es nicht schrecklich? Ich würde mich darüber freuen. Man macht mal schön Radio an, einen Sender seines Vertrauens und dann ist mal 20 Minuten Ruhe, dass man mal ein bisschen entspannen kann, dass man mal zu sich kommen kann und nicht immer derart aggressive junge Menschenmusik wie hier bei dem Sender und bei meinem Kollegen vor mir, DJ Andy, üblich. Oh. Oh. Von daher werden wir... Das klingt ja auch gut. Übersteuert ein bisschen, oder? Ah. Sag mal, sind denn die Mikrofone ja nicht zum Brüllen eingerichtet? Das ist doch ein Jugendsender. Da sollten doch Brüllmikrofone sein. Frechheit. Wie bitte? Wie sollen die denn brüllen? Na, weiß ich auch nicht. Naja, nicht die Mikrofone brüllen, aber die sollen Brüllen aushalten. Wenn ich jetzt hier rinbrülle, zerrt das total. Das ist doch nicht... Oh. Oh, jetzt spricht Gott. Gott hat zu mir gesprochen. Aber wahrscheinlich... So, Kollege Kerkhoff, was machst du denn da? Wahrscheinlich bin ich das selber. Ah... Das klingt jetzt natürlich auch gleich wieder ein bisschen blasphemisch. Soll es natürlich nicht sein, aber irgendwie ist ja jeder ein Stück Gott. Also dahin kann, glaube ich, dahin kann praktisch ja keiner was sagen. So. Hier ist noch eine CD von dir im Schacht. Die muss raus. Doch, der Kollege Langenfeld ist schon wieder ernst bei sich. Wie wenn er nicht im Radio wäre, sondern zu Hause. Und in seinem Morgenmantel und blanken Stachelbeerwaden und in seinen Birkenstock-Hausschuhen ins Bad trullert. Erst nochmal pullern, dann vielleicht Zähne putzen. Inzwischen kocht das Wasser hoffentlich. Mann. Anrufer sind auch schon da. Das ist doch schrecklich, oder? Die Welt ist so berechenbar. Andererseits keine Anrufer wäre noch schrecklicher. Andererseits vier Anrufer ist irgendwie genauso total deutsches Mittelmaß. Jetzt zeigen wir dir mal, dass wir praktisch richtig total Mitte sind. Wird mir gleich wieder schlecht. Willst du nicht weitermachen? Dann würde ich nach Hause gehen. Du hast doch immer noch Sachen zu sagen und Messages. Du musst doch den James Hyman-Track noch spielen. Der dauert ja eine Stunde. Damit hättest du schon erstmal ein Drittel meiner Sendezeit irgendwie abgedeckt. Und dann legst du nochmal bei CD-Dingern, kann man doch, also bei Hip-Hop-Dingern, die sind doch dann ohne so Leerpausen, weil die gehen doch oft durch. Dann sucht man so eine Sache raus, die so oft durchgeht und dann bumm, hat man, hey, wer für mich leicht verdient in Geld und dir macht's keine Mühe, Kollege Langenfeld. Naja, raus ist er. Nee, ist das eine Qual, Kinder, ist das eine Qual. Was wollen wir jetzt hier mal machen am Anfang? Erstmal hier so ein bisschen blöden Trailer-Troller-Terror. Achtung, Sekunde der pädagogischen Bewährung. Puh. Oder nochmal sozialdemokratische, jetzt geht's los. Stimmt aber nicht, war gelogen. Jetzt geht's noch nicht los. Aber ihr könnt mir auch Beifall einspielen. Das habe ich sowieso ganz gerne, wenn ich mal ein bisschen Beifall kriege. Ja, supi. So, Kinder, was machen wir denn heute? Vielleicht macht ihr euch mal Gedanken. Ich finde, diese Gedanken machen, immer an den Moderator zu delegieren, finde ich schön. Hier ist nicht der Onkel vom Kummerkasten. Ihr seid der Kummerkasten. Ach, kick an, eine Beatles-CD. Wollen wir heute mal Beatles hören hier? Hier schlicht eine Beatles-CD rum. Ein bisschen, Das ist die blaue, ist denn da mein Lieblingslied drauf? Mein Lieblingslied. Ja! Ist drauf. Das könnten wir dann mal hören. Haben die das hier vergessen? Die sind aus dem Archiv. Könnten wir glatt klauen, die hat ja nicht. Nein, jetzt sieht er ja nicht, Mann, Kinder. Aber so ist es im Radio. Ach, wir fangen jetzt erstmal irgendwie an, oder? Ein bisschen unkonzentriert. Und dann kicken wir mal. Sechs Anrufer. Oh, ist das deprimierend. Sechs Anrufer. Sofa. Oh. Kinder wollen wir heute mal nur flüstern. Mal gucken, ob das geht. Hallo. Hallo. Ne, ich bin Spott. Hallo, kannst du flüstern? Bitte was? Ob du flüstern kannst. Ich dachte, das wäre mal eine Sendung lang. Nur flüstern. Ins Ohr flüstern kann ich überhaupt nicht. Du sollst mir nicht ins Ohr flüstern. Ist Gott. Da ist Gott. Ach, Quatsch. Jeder ist. Habe ich doch vorhin. Habe ich doch schon alles relativiert, geklärt. Gott fährt doch nicht Auto. Wir wollen es mal nicht vormachen. Nee, ich muss nicht. Naja, aber du fährst. Naja, Gott fährt doch erst richtig LKW. Sag mal, wo sind wir denn hier? Hältst du mich für völlig? Malle? Ja. So, jetzt, ja, na, das ist danke. Na, da, ich wollte hier mal eine schöne leise Sendung machen. Was willst du eine leise Sendung machen? Na, mal eine leise. So, ich muss meinen LKW noch abladen und, ja, und du? Ja, ich muss meinen LKW nicht, ich habe ja keinen LKW. Nee, sag mal, den Deutschen jetzt zu gut. Jetzt fährt hier jeder Dritte fährt schon einen LKW. Wie viel kostet denn so ein LKW? Der kostet aber bestimmt 100.000 Euro, oder? Was kostet denn so ein LKW? Ja, sag mal 20 Mark. Was kostet denn so ein LKW? Was fährst du denn ist nicht für ein Typ? Mercedes. Mercedes, aber so ein richtig so ein großer. Ja. Wie viel kostet denn so ein LKW? Na, weiß ich doch nicht. Naja, ungefähr wirst du doch wissen, was so ein LKW ungefähr kostet. Ja, mein persönlicher, der kostet 20.000 Euro. 20.000? Das ist doch kein LKW, das ist ein VW-Bus. Nein. Das ist doch kein LKW, ne? Oder dann ist es ein alter W50. Oder so ein Ello oder irgendwie sowas, so eine Zonengurke, die du bei damals 89 bei der NVA abgestaubt hast. Ja, natürlich. Brrr. Ja, das ist doch kein richtiger LKW. Womit? Womit? Ja, mich wurmt es, dass jeder dritte Deutsche heute LKW fährt. Die nehmen so viel Platz weg, das ist doch sinnlos. Mann, kauf dir doch lieber eine Bahncard. Eine Bahncard. Und dann kannst du den Joghurt mit der Bahn transportieren. Ein bisschen ökologisch mal Joghurt? Denken. Nee, ich muss Gartenartikel transportieren. Naja, Gartenartikel, warum kann man die nicht mit der Bahn transportieren? Ja, dann musst du mich doch fragen. Und naja, frag dich doch, warum kann man die nicht mal mit der Bahn transportieren? Du, da, die Leute sind unflexibel. Was, die Leute, was sind die? Unflexibel. Wer? Na, die von der Bahn. Die sind unsensibel? Die sind nicht unsensibel. Da gibt's total nette Schaffnerinnen. Na, kennst du eine? Ja. Immer wenn ich kontrolliert werde, finde ich die total nett. Ach, dürfte ich ihre Bahncard nochmal sehen und so. Ist doch supi. Was willst du mehr? Ist doch besser als ein Verkehrspolizist auf der Autobahn, oder? Ja, die halten mich dauernd an. Naja, siehst du, sag ich doch. Das passiert ja in der Bahn nicht. Die halten dich nicht dauernd an. Ja, dauernd weg kontrolliert in der Bahn, ne? Außer wenn du auf Klo bist, musst du eine Fahrkarte dabei haben. Nee, dauernd denn hier, wenn ich hier in Berlin rumrase, dann... Naja, du sollst auch nicht rasen, alter LKW-Fahrer. Nee, mit der Bahn. Oder warum kannst du denn nicht einen VW Polo nehmen? Damit kann man doch auch Gartenartikel befördern. Ein Polo? Ja, einen Polo. Golf, ist doch best. Einen Golf. Ach, ein Golf hat er auch noch, der feine Herr. Einen Golf und einen Laster. Sag mal, den Deutschen jetzt echt zu gut, findest du nicht? Also nein. Zwei Autos, von denen einer ein Laster ist. Mensch, Alter, jetzt, du steigst, soll das eine Drohung sein oder was? Du steigst jetzt aus. Naja, und dann steig doch aus. Damit kannst du mich nicht erpressen. Bist nicht der erste LKW-Fahrer, der ausgestiegen ist, meinetwegen. Jetzt bin ich ausgestiegen. Ja, na super. Und? Hat sich irgendwas verändert? Nee. Ja, Mensch, die Welt ist noch die alte, dreht sich alles weiter. Was musst du denn abladen? Ich hab keine alte. Die Welt ist noch die alte, hat gesagt. Nicht deine alte ist die Welt. Ich hab keine alte. Du hast ja keine, genau. Nee. Aber nee. Der LKW. Naja, weil du deine ganze Diät in Autos steckst. So, ich bin selbstständig. Das ist nicht schön. Mann, ey, du könntest total von Frauen umgeben sein, massenhaft. Wenn du dich nicht immer auf LKWs konzentrieren würdest. Ich geb mir zu, na, dann wärst du eben von Männern umgeben. Nein, und so bist du von Autos umgeben, das ist doch traurig. Die stinken nach Schmieröl, statt schön nach Hattrick, Rasierwasser. Ist nicht lecker. Bin ich halt braun gebrannt. Ach, gibt's eigentlich Pitralon noch? Gibt's Pitralon-Rasierwasser noch? Ich weiß es nicht, rasierst du dich? Nee, du kennst nicht die Einschläge in Rasierwassermarken? Sag mal, man hat's nur mit ungebildetem Volk hier zu tun. Ist ja, doch unglaublich. So, jetzt will ich heute mal alles über Rasierwasser wissen. Alles über Rasierwasser. Das geht ein bisschen an der Zielgruppe hier vorbei, aber genau, lieber an der Zielgruppe vorbeischießen, als die ins Herz treffen. Ich kenne dich doch nicht. Na, du sollst ja nicht mich kennen, du sollst Einschläge Rasierwassermarken kennen. Kenn ich nicht. Ja, kennst du nicht, ja weiß ich. Du kennst mich nicht, du kennst Rasierwassermarken nicht, du magst keine Frauen leiden, sondern LKWs und außerdem noch einen Golf. Das finde ich echt ein bisschen fett. Das finde ich echt ein bisschen, wirklich, finde ich echt eine Spur zu viel. Du, es ist richtig dafür würde ich jetzt, nee, dafür... Du kannst von mir drei Golf geschenkt kriegen. Ein Cabriolet und ein Golf 3 noch dazu. Was willst du? Ja, ich schenke dir einen. Ja, will ich ja nicht. Na, warum nicht? Naja, weil du nur damit deine Entsorgungskosten dir ersparen willst. Entsorgungskosten? Natürlich, weil die totale Schrottgurken sind. Na, das, da hast du vollkommen falsch klar gehandelt. Nee, ja nicht. Na, ich da ja nicht gehandelt. Ich hab ja nicht gehandelt. Ich hab mich auf keinen Handel mit dir eingelassen. Ein 97er Cabriolet kannst du haben. Was soll ich mit einem 97er Cabriolet? Nee, schenkt es ja auch nicht gerade 1000 Euro. Hast du nicht eben geschenkt gesagt? Deinen Begriff von schenken möchte ich aber nicht haben. Oder möchte ich auch haben, dann würde mir vielleicht besser gehen. Mein lieber Freund. Ja, ich stelle jetzt mal hier jemanden dazu. Der wird dich Moritz lehren. Und die Leviten lesen. Moritz, nicht Moritz. Max und Moritz, diese Knaben. Hallo, wer bist denn du da, anderer? Holz. Was? Ach man, dann machen wir gleich mal weg hier. Hallo? Meine Sohn. Ja, genau. Hallo, wer bist denn du da? Mensch, ach, kann er nicht mal hier mal irgendwie halbwegs ein Hallo? Ja, hallo, ist Toni. So, Toni, willst du mal den Hallo, wie heißt denn du eigentlich LKW-Fahrer? Stefan Rinke aus Berlin. Stefan Rinke, hallo, Toni, bist du da? Ja. Ja, Toni. Stefan Rinke, hier auf der anderen Leitung ist Toni. Stefan Rinke! Ja, und nun? Ja, naja, ich sag ja nur, du solltest mal zur Kenntnis nehmen und vor allen Dingen akustische Signale aussenden, dass du die zur Kenntnis genommen hast. Also auf der anderen Leitung ist Toni. Moment, dann muss ich... Ja, super, das klingt wie ein Erkennen, genau, danke. Was, machst du jetzt Autohupe? Autohupe? Ne, mach mal Autohupe. Moment. Autohupe. Ja, super. Das soll eine LKW-Hupe sein? Jetzt hast du doch da auf deinem Polo gehupt, oder? Aus dem Polo, jetzt geht mein LKW jetzt nochmal. Ja. Zack, zack. Ja, mach mal. Oh, und jetzt kommt die LKW-Hupe. Ja, mach mal. Mach ich mal, ja. Mach doch mal. Naja, geht doch. Schön. Und du? Naja, jetzt kommt gleich der Toni, aber du musst erstmal kurz einen Moment halten. Ich muss den erstmal instruieren. Du bleib da mal dran. Hallo, Toni. Hallo. Sag mal, du hättest jetzt vor, dem, wie hieß der andere? Oh. Mensch, du musst doch zuhören, das ist ja eine Radiosendung. Vergessen. Ja, das merke ich, dass du es schon wieder vergessen hast. Oh, ist das schrecklich. Ah, du doch auch, ey. Naja, und? Aber ich muss ja hier irgendwie alle Regler drücken und sowas. Das ist nicht schön. Ja. So, warte, jetzt muss ich dir nochmal fragen. Jetzt halt du am Mund. Hallo, wie heißt denn du eigentlich nochmal, LKW-Fahrer? Nochmal Stefan. Stefan Rinke, oder? Ja, genau. Kennst du Moritz Rinke? Das ist ein weltberühmter Schriftsteller. Es gibt keine Rinkes mehr. Es gibt keine Rinkes mehr? Es gibt nur einen Rinke noch. Familie ist ausgestorben. Nein, würde ich gerne, ist nicht ausgestorben. So, warte mal, jetzt kommt der Toni. Hallo, Toni. Ja, hallo. Könntest du jetzt mal Stefan Rinke, Moritz lehren? Hallo? Jetzt. Was heißt denn wie jetzt? Ob du den mal Moritz lehren könntest? Nö. Nee? Nee. Dann müssen wir hier uns das Gespräch sofort beenden. Das würde ich jetzt traurig machen, aber du wirst verstehen, dass diese Sendung hat ja einen gewissen Grundethos. Naja. Ah, so. Hallo, wer würde denn jetzt mal den Dings hier Moritz lehren wollen? Aus welcher Anstalt bist du ausgebrochen? Ja, ach Mensch, jetzt hört doch mal auf hier mit eurem Hip-Hop. Sag mal, wir sind doch hier in dem Kindergarten. Hallo? Wir sind doch hier nicht bei Langenfeld. Hallo, wer bist denn du? Na, Sven. Sven? Ja? Du würdest den jetzt Moritz lehren wollen? Ja, auf jeden Fall. Bist du dir sicher? Hast du denn ungefähr eine Vorstellung, was Moritz lehren überhaupt bedeutet? Nein, Tacheles mit dem Jungen reden. Nee, nicht Tacheles. Tacheles ist was anderes. Moritz lehren ist wieder was anderes. Magst du das schon mal kurz erklären? Richtig scharf zurechtweisen, würde ich mal sagen. Nee, ist doch Tacheles reden. Nein, Tacheles reden ist irgendwie die Karten auf den Tisch packen. Offen reden miteinander. Jetzt reden wir mal Tacheles, jetzt machen wir uns mal nichts vor. Jetzt verlassen wir mal unsere Theaterrolle, die wir sonst immer spielen. Jetzt ziehen wir mal die Maske vom Gesicht und reden Tacheles miteinander. Du sollst den Stefan jetzt aber Moritz lehren. Mach ich. Ihn gewissermaßen richtig praktisch zurechtweisen. Verstehst du, ja? Würde ich machen, Kinding. Ja, eigentlich heißt es so, die Sitten, die Bräuche, die gültig sind, beizubringen. Aber quasi mit einem Knüppel praktisch, mit einer Zaunlatte gewissermaßen. Verstehst du? Ja. Ja, richtig so. Ja, aber weißt du, in welche Richtung? Ja, ich werde ihm erst mal. Ja, werden wir mal sehen. Warte mal, ich muss mal erstmal den Stefan fragen. Hallo, Stefan. Ich bin noch dran. Du bist noch da. Bist du denn jetzt irgendwie darauf gefasst, dass du jetzt Moritz gelehrt bekommst? Dass du richtig scharf zurecht... richtig mit dem Knüppel auf dem Rücken. Aber richtig auf dem Dez. Bong, bong, bong, bong, was da in den Kopf nicht rein will. Gewissermaßen nee, Zaunlatte als Nürnberger Trichter. Ja. Ja, nicht aufs Kreuz. So, Toni? Nee, wie, du heißt ja nicht Toni. Nee, ich bin Sven Mensch. Sven Mensch. Ach, das ist schön. Mann, super, Sven Mensch. Ja, das ist doch immer... Das ist doch mal was richtig, was reelles. Ja. Ein Sven-Mensch, oder? Aber sag mal, bevor du jetzt den Moritz lehrst, würde ich ganz gerne mal vorher noch ein Lied spielen, was meine Situation beschreibt. Ganz schön. Was denn für ihn? Gewissermaßen von so einer Punk-Akkordeonspielerin. Sandra heißt die. Deine Situation, ja? Der Song heißt Lonely Skinhead Song. Nee. Doch. Nee. Doch, das geht nicht. Was? Doch, aber den spiele ich jetzt aber. Ja, dann mach das. Ich frage mal den Stefan. Stefan? Nein, das geht nicht. Du akzeptierst es nicht und Sven, Mensch? Nee, bei dem Titel sowieso nicht. So kannst du nicht spielen. Lonely Skinhead Song. Natürlich. Nein. Was heißt denn hier nein? Sven will es nicht, ich will es auch nicht. Naja, aber sag mal, ist das jetzt... Ist das hier eine Wunschstellung oder was? Nee, nein, wo sind wir hier? Nein, wir haben es hier mit einer total autoritären Struktur zu tun. Stefan, also im Grunde nicht, wonach sich die deutsche Seele doch irgendwie sehnt. Also Sven, hör mal zu. Sag doch mal jetzt, quatscht ihr mal hier nicht an mir vorbei? Vielleicht könnt ihr über Bande spielen. Irgendjemand, dass irgendwie Stefan sagt, du sag doch dem Sven mal. Und dann sage ich dem Sven mal und Sven sagt dann, du, Kuttner, sag dem Stefan doch mal. Und dann sage ich dem Stefan mal. Aber nicht, dass ihr euch hier selber unterhaltet. Wo kommen wir denn da hin? Denn wäre ich ja praktisch überflüssig. Genau, dann nicht aussortieren. Das ist ja nicht schön. Außerdem merkt ihr, wenn ihr durcheinander quatscht, versteht man ja nichts. Ihr versteht nichts, der Hörer versteht nichts, ich verstehe nichts. Und schwupp wird abgeschaltet. Bomm, wird der Sender eingestellt. Zack, hier fliegt eine Atombombe hier aufs Studio. Bomm, alles weg. Flach, bumm, tschüss, So, wir hören jetzt erstmal Sandra. Lonely Skinhead Song. Ach, Sven, jetzt kommt bei euch wieder die Antifa hoch, oder? Nee. Nee, dann müsst ihr jetzt euch hier nicht gleich als schwarzer Block maskieren. Hört doch erstmal hin. Lonely Skinhead Song von Sandra ist so ein toller Song. Ist so ein super Song, der genau meine Situation beschreibt. Wollen wir nicht hören. Das stimmt nicht. Na, aber ich spiele den aber trotzdem. Ja, dann spiele ich. Freue mich drauf. Ach so, schön. Bist du etwa Nazi, sag mal, dass du ja Lonely Skinhead Song hören willst? Du sagst, Akkordeon, Punk ist nur mal gegen Nazis und dann ist das Ganze schon mal schön. Ach so, siehst du, genau. Kick mal an, der ist dialektische Schuld, der junge Mann. Ganz anders als Stefan, LKW-Fahrer. Nee, was heißt denn nee? Selbstständig. Naja, selbstständig. Schützt nicht davor, schlechten Musikgeschmack zu haben. Selbstständig macht depressiv? Ja, das glaube ich gerne. Klar, genau. So, jetzt hören wir erstmal Sandra Lonely Skinhead Song, der nämlich genau beschreibt, wie ich mich hier fühle. Niemand mag mich! Drum stehe ich hier allein! Genau. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So, den hören wir uns gleich mal normal an, oder? Nicht dann stehe ich hier. Ach so, nee, ich wollte ja jetzt mal nicht dazwischen singen. Das ist ja blöd, versteht man heute. Niemand, stehe ich hier allein? Ich frag mich, wie kann das möglich sein? Ach super, oder? Das hören wir uns jetzt nochmal an. Man mag mich und stehe ich hier allein. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag. Verlassene sein. Niemand mag mich allein nur glücklich. Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, ich bin hier ganz allein. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Professor Dr. Kuttner. Was ist jetzt los? Na, ich wollte doch mit ihm Dinge. Nee, ja nicht mit mir. So, wo ist denn jetzt Sven? Sven, Mensch, ja, bist du noch da? Super. Die wollen uns gegen ausspielen. Was? Bitte? Wie? Ja. Was? Was will er? Was sagt er? Hä? Was sagt er? Keine Ahnung, was er will. Was sagt er denn? Ja, irgendwas wird ausspielen. Ja, die wollen uns gegen einen ausspielen. Herr Professor Dr. Kuttner. Was denn? Ja, ihr wollt uns gegen einen ausspielen. Was? Ach komm, Kutti, lass ihn in Ruhe, der hat Kinder. Was sagt er? Ja, der will von wegen, der will, dass wir uns gegeneinander ausspielen. Und nein, will ich doch überhaupt nicht. Hat er gesagt. Naja, aber mein Ansatz ist doch eher, Menschen zusammenzuführen. Ja, oder zusammenzufalten. Oder zusammen zu scheißen, aber doch nicht gegeneinander. Zusammen zu scheißen, ja. Naja, das auch, aber da wollen wir uns mal nicht vormachen. Das ist auch irgendwie wirklich von total notwendig oft. Ja, Weltmann, Karlauer. genau. Aber wobei, zusammenführen, zusammenfalten ist nicht schlecht, oder? Wisst ihr, Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Genau, nee. Ich bin Agent 2010. 2010, ja, Agent 2010. Okay. Agenda. Nicht Agenda, Agenda ist sie, er ist Agent. Nein. Agent ist er und Agenda ist sie. Weibliche Vornamen enden. Schröder. Weibliche Vornamen enden auf A. Ja, aber guck mal, das heißt Agentin. Nicht Agendin, Agenda. Agenda 2010. Du musst mal ein bisschen Tagesthemen kicken. Wenn dir allerdings hier die Wickert die Welt erklärt. Agenda ist rechtlich. Die Agenda ist extrem sächlich. Ja, das Mutti, wa? Ja, Manometer. Dann lass ich das über die Eier. Was? Die über die Eier. Was soll denn das schon wieder? Ich denke, du bist schwul. Nee, bin ich nicht. Du bist ein LKW-Fahrer. Nee, bin ich auch nicht. Na und? Ist mir auch real. Ja, sehr gut. So, Sven, du wolltest ja jetzt mal dich hier als Moris-Lehrer bewähren. So sieht's aus. Ja, dann mache mal. Also, hör mal zu, Stefan. Du sagst erst schenken und dann für 1.000 Euro verkaufen, also so was geht ja nicht, schäm dich ab in die Ecke. Du bist doch unfähig, du bist doch ein Schwanzlos, dein Turnbeutel vergessen bist du. Hau ab, Mensch, du hast keine Ahnung. Du sollst ihn beschimpfen. Du sollst ihn da nicht beschimpfen, du sollst ihn argumentativ, du sollst ihn erstmal aus der Reserve locken und dann immer watsch, wenn er was antwortet, zack, wieder falsche antwortet. Hör mir doch mal kurz zu, ich hab ihn jetzt erstmal 3 Watschen gegeben, links und rechts. Das hat ihn aber nicht beeindruckt. Soll er aber beeindruckt sein, der soll so groß mit Hut sein, hinterher. Sag mal, ich hab ja noch nicht mal den Anfangsschlaufe hier gespielt. Genau. Ja, dann mach mal. Na, dann würde ich jetzt mal euch erstmal wieder rausschmeißen. Ach nö. Natürlich. Warum? Wir hier erstmal zur Besinnung kommen. Ja, mich wollen wir so, nicht. Ich danke euch mal für eure Anrufe. Warte mal ganz kurz noch. Nicht. Was denn? Wollen mich nicht ein bisschen flüstern machen? Was? Wolltest du die Sendung nicht im Flüstern machen? Ja, das ist extrem anstrengend und man findet niemanden, der mitmacht. Ich finde die Idee aber cool. Naja, mal sehen. Also ich würde es mitmachen. Meinst du? Ja. Aber die Hintergrundmusik ist doch immer so laut. Wisst ihr die hier? Was ist mit leiser? Na, dann stelle ich die ein bisschen leiser, genau. So ist gut, passt. Okay, ich danke euch für euren Anruf. Haust rein, bis nachher. Tschüss. So sieht's aus. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Posten. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Niemand mag mich, darum steh ich hier allein. Stoppuhr fallen, der Vorarbeiter wird nicht mehr brüllen, der Meister treibt nicht mehr an. Er ist unterwegs, der den Bann brechen kann. Ihr werdet sehen, wie er kommt. Er sieht aus wie ein Menschensohn. Ihr werdet sehen, wie er kommt. Er sieht aus wie ein Menschensohn. Ihr werdet sehen, wie er kommt. Bitte erfragen Sie die neue Rufnummer bei der Auskunft. Bitte erfragen Sie die neue Rufnummer bei der Auskunft. Das ist ein Song, der mir auf den Leib geschrieben ist, oder? Tach! Hörer! Ihr fragt mich immer, wer ist Bernd Göke? Was macht Bernd Göke eigentlich? Wo kommt Bernd Göke her? Wo geht er hin? Na, Bernd Göke! Das ist unser Mann aus dem Revier! Der singt der Schlager, die durchaus, die es durchaus in sich haben, auch unter erkenntnismäßigem Aspekt. Zum Beispiel Dortmund. Dortmund ist nicht Piräus. Dienstagmorgen, so gegen 3:15 Uhr, Bahnhof Dortmund Gleis 6. Kommt er schwer beladen an und bleibt dann stehen, der rote Hellas Express. Außer Fenster, da gucken schwarze Augen, aufgeregt und verstört. Denn gesehen sie das Land an, das sie glauben, von denen sie so viel gehört. Die nächsten Jahre wird der Hafen in Dortmund ein Piräus sein. Weit weg vom blauen Himmel wirst du schlafen, nur manchmal trinkst noch Samos Wein. Hier geht dann alles was schneller zu, regieren tun Eile und Hast. Ein gern gesehener Malocher bist du, aber selten nur ein gern gesehener Gast. Hier gäb's Arbeit und schlanke blonde Bienen, Häuser groß und schön. Ihr könntet 10-mal mehr Geld verdienen als zu Haus in Athen. Große Autos, die möchten Mickeys fahren, schon nach knapp einem Jahr. Für ne Kneipe zu Hause möchte sparen, doch geht's bis erst einmal da. Die nächsten Jahre wird der Hafen in Dortmund dein Piräus sein. Weit weg vom blauen Himmel wirst du schlafen, nur manchmal trinkst noch Samos Wein. Hier geht dann alles wird schneller zu regieren, tun Eile und Hass, ein gern gesehen. gesehener Malocher bist du, aber selten nur ein gern gesehener Gast. Wohnen hat Dusel geht's hier schon seit paar Jahren in Barackenviertel der Stadt. Und dat hier alles anders ist, hat längst erfahren und oft hast alles so satt. Das war Bernd, so sieht es aus. Göcke. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann 100,1. Fritz Info. Und zwar um 22.33 Uhr. Das Wetter in der Nacht sinkt die Temperatur auf 4 bis 0 Grad. Morgen wird es wieder richtig schön. Es gibt viel Sonnenschein und kaum Wolken. Das Ganze bei maximal 16 Grad. Hier geht's die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben dem Gesetzentwurf für eine Ausbildungsabgabe zugestimmt. Übermorgen soll der Entwurf in den Bundestag eingebracht werden. Laut der Vorlage müssen bis Ende September mehr Freilehrstellen zur Verfügung stehen. Ansonsten müssen die Betriebe eine Ausbildungsabgabe bezahlen. Deutschland wird sich weiter beim Wiederaufbau Afghanistans engagieren. Das hat Bundeskanzler Schröder dem afghanischen Präsidenten Karzai zugesagt. In den nächsten Jahren werde die Bundesrepublik 320 Millionen Euro zur Verfügung stellen. In Berlin beginnt morgen die internationale Geberkonferenz für Afghanistan. Das brandenburgische Innenministerium plant die Überprüfung aller Direktoren öffentlicher Schulen auf eine Stasi-Zusammenarbeit. Das berichtet die Märkische Allgemeine. Dafür soll die sogenannte Rosenholz-Datei herangezogen werden. Sie enthält die Namen von schätzungsweise 6.000 westdeutschen und 20.000 ostdeutschen Stasi-Mitarbeitern. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben die Finalspiele um die deutsche Eishockeymeisterschaft erreicht. Sie gewannen am Abend gegen Ingolstadt mit 5:0. Der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, wünschen eine gute Fahrt. His Infernal Majesty. Him. Fritz, die Konzerte. Him. Loves the funeral of hearts. Ab 20 Uhr in der Columbia-Halle Berlin. Him live. Und im Radio? Live-Musik. Fritz. Durchdenken wir das eben Gehörte. Man mag mich und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Wie kann das Sünde sein? for the porn guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. Jizz or the ball and salvage all. Oh no, I know. And dirty word. Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello. With their lights out, it's less dangerous. They will now entertain us. I feel stupid and contagious. They will now entertain us. Yeah, yeah, yeah. I'm worse at what I look best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will. Until then, hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello. With their lights out, it's less dangerous. They will now entertain us. I feel stupid and contagious. They will now entertain us. Yeah, yeah, yeah. I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, was hard to find. Or well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello. With their lights out, it's less dangerous. They will now entertain us. I feel stupid and contagious. They will now entertain us. And the water, and the pinor, and the guitar. My whip is o'er, as in a yo, as in a yo, as in a yo. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Man mag es und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich allein erblicken. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich und kenne ich hier allein. Wenn man mag mich, wie Hallo? Hallo? Die Mikros sind echt nicht um Brüllen aus. Da ist was aufflüstern. So, Kinder, wir wollen heute eine ganz leise Sendung machen. Ich weiß jetzt thematisch überhaupt ja nicht, wie das funktionieren soll. Aber Versuch macht klug. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Tom. Tom? Ja. Tom, nicht so laut. Okay. Ich habe überlegt, die Musik könnte man auch ganz leise spielen. Das könnte man machen, ja. Ist auch nicht blöde, oder? Käme auf den Versuch an. Ich meine, ist vielleicht auch blöder, aber käme auf den Versuch an. Ja. So, Tom, wo bist denn du gerade? Ich liege im Bett. Du liegst im Bett? Ja. Na, das ist doch praktisch, dass wir flüstern. Ja. Kriegt keiner was mit, oder? Kriegt keiner was mit. Da können wir uns schön totale Geheimnisse erzählen. Das können wir machen. Hört ja von den Hörern praktisch auch keiner. Hast du ein totales Geheimnis? Nö, eigentlich nicht. Ach, du hast gar kein Geheimnis? Nö. Ach, sag doch mal. Na, irgendwann musst du doch mal total scheiße gewesen sein, dass du dich extrem drüber geschämt hast, irgendwas gemacht haben, was du noch keinem erzählt hast. Das könntest du mir jetzt ganz leise erzählen, ganz leise ins Ohr flüstern. Naja, mir ist im Schwimmbad in der Rutsche mal die... Ich will schon... ich muss mal Mikro kurz ausmachen. Ja. So, husten kann man ja nicht leise. Ja. Man kann nur hüsten. Aber das ist ja jetzt nicht die Entsprechung zum wirklich körperlichen. Ja. So, Tom, dir ist im Schwimmbad mal die Hose runtergerutscht. Ja. Naja, aber das haben doch alle gesehen. Das haben alle gesehen, ja. Ja, ist doch kein Geheimnis. Nee, das hat keiner gesehen. Natürlich haben alle gesehen. Nein, das war eine Rutsche. Du könntest jetzt mal sagen, dass du zum Beispiel immer, wenn du im Schwimmbad ins Becken gehst und gewissermaßen diesen Temperaturschock des Wassers erlebst, dass du dann immer rinpinkelst. Natürlich macht doch jeder. Gibt nur keiner zu. Ja, rate mal, warum das Wasser geklort ist. Ach so. Dass es nicht so nach Urin stinkt. Verstehe. Und jetzt sei doch mal ehrlich, hast du auch schon gemacht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Du hast noch nie im Schwimmbad ins Wasser gepinkelt. Nee. Echt nicht? Echt nicht. Streber, Streber! Entschuldige. Oh ja. Das sollte jetzt nicht so sein. Aber du musst doch irgendein Geheimnis haben, was du noch keinem erzählt hast. Was dir so auf der Seele drückt. Was dich nachts manchmal Angst, Schweiß gebadet aus dem Schlaf schrecken lässt. Mann, Tom, wie alt bist du denn? 15. Na, aber da kann ja nicht das Einzige sein, dass dir irgendwann als 6-Jähriger mal auf der Rutsche die Badehose runtergestrullert ist. Hallo? Tom, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Jetzt überleg doch mal. Du musst doch irgendwie verbotene Sachen gemacht haben, von denen du denkst, dass Mutti die um Strafe des Untergangs nicht erfahren darf. Hast du auch, traust dich jetzt noch nicht zu sagen. Aber kannst du mir ganz leise ins Ohr flüstern? Mir fällt nicht ein. Mensch, Tom. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, hier unter vier Augen zu sprechen, praktisch. Und uns ganz leise zu flüstern. Naja, und dann scherst du ihr aus. Tom, das ist nicht schön. Ja. Ah, Tom. Das ist aber auch keine schöne Frage. Naja, ist eine fiese Frage. Ja, genau. Ja, weil du steckst bis zum Scheitel voller Geheimnisse, oder? Voller Schweinereien, die du noch nie jemandem gesagt hast. Oder? Hast du dir schon mal so ein Nacktbildchen angeschaut, Tom? Nacktbildchen. Als 15-Jähriger, da ist man doch, da wachen doch die Hormone. Naja, es war ein bisschen früher. Hast du dir schon mal so ein Nacktbildchenheft gekauft? Nein, geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen? Ja. Wo hast du denn das versteckt? Das hast du doch irgendwo, das hast du doch noch. Ja, weil es ein Jugendweihe geschenkt war. War kein Jugendweihe, von wem denn? Von meinem Cousin. Wie alt ist denn der? 21 oder so. Aber der hat's ordentlich eingepackt und da haben Mutti und Vati das gesehen. Echt? Und was haben die denn gesagt? Nicht. Die haben so gemacht. Ja, so ein bisschen. Und dann, was hast du gemacht? Du hast ja dein Fietchen beiseite gepackt erstmal. Genau. Hast du das noch? Ich hab's noch, ja. Naja, klar. Hast du ja erst vor einem Jahr gekriegt, oder? Ja. Und hast du aber versteckt, oder? Nö, eigentlich nicht. Na, du doch nicht auf deinem Schreibtisch rumliegen lassen. Ja, aber im Zeitungsständer. Im Zeitungsständer? Ja. Was seid ihr denn für ein wirrer Haushalt, dass da überall Nacktheftchen im Zeitungsständer rumliegen? Ja, nicht überall. Naja, aber im Zeitungsständer. Ja, im Zeitungsständer. Und hat dein Vati das schon mal weggeblättert? Nö, der macht so nicht. Woher wisst du das? Na, ich kenn ziemlich gut, denk ich. Nein, Männer sind alle Verbrecher. Ja, so ist es. Na logisch. Kann ich aber nicht sagen im Radio. Ach so, ja. Schäme ich mich für. Gut. Aber du kannst jetzt sagen, du liegst im Bettchen. Ja. Und du bist ja praktisch nicht im Radio, du bist im Bettchen. Im Bettchen, ja. Ja, im Bettchen. Und nicht im Radio. Und nicht im Radio. Genau. So, sag mal, du hast jetzt überhaupt ja kein richtiges Geheimnis. Nicht so richtig, ne. Ach, schade. Das wäre doch jetzt aber total praktisch, wenn man so rumflüstert, dass man sich Geheimnisse erzählt. Hast du denn Geheimnisse? Ja, aber weißt du, warum ich das Gefühl habe, dass du mir keine Geheimnisse erzählst? Warum nicht? Na, weil... Man mag es und still ich hier allein. Still fragt mich, wie kann das möglich sein? Ja, so ist es. Ah. Ah, das ist so traurig. Tom, aber ich danke dir erstmal für den Anruf, ja? Ja, okay. Okay, tschüss. Schlaf schön. Ja. Hast du schon Zähne geputzt? Ja. Wirklich? Wirklich. Ehrenwort? Ehrenwort. Gut, okay. Tschüss, Tom. Tschüss. Hallo. Mensch. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Marco. Marco? Na, sagte doch. Okay. Ich bin der Marco. Niemand mag mich. Wie kann das möglich sein? Marco. Warte mal kurz. Das heutige verbessertes Lied. Wie bitte? Das andere Lied war besser. Welches Licht? Nicht das mit diesem dum dum dum dum, das andere. Das kann man auch wieder machen. Nein, das andere. Na, das andere war... Das ist noch ein anderes. Na, das andere war doch Nirvana. Ja, genau, mach mal. Aber vom Computer nachgesungen. Ach so, soll ich nochmal machen? Ja, okay. Ja, kann ich machen. Okay. Hör mal. Ja. Aber ich spiel's ganz leise, ja? Okay. Wir flüstern ja auch. Psst, jetzt mal alle ganz ruhig vom Radio. Das war's, oder? Ja. Ja, gut. Schön. Okay. Das ist toll, wa? Finde ich auch. Guckst du morgen Fußball? Morgen? Ja. Was ist denn da für ein Fußball? Belgien gegen Deutschland. Ich habe ja gar keine Ahnung vom Fußball. Wann ist denn das morgen? 20 Uhr. Wer spielt da gegen Deutschland? Belgien. Belgien? Ja. Die Kinderschänder? Weiß ich nicht. Musst du besser wissen. Ja, das sind die Kinderschänder. Ja, die Kinderschänder gegen die Nazis. Das wird ein spannendes Spiel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Genau. Wie alt bist du denn, Marco? Nee, Marco oder Mario? Ich bin 13. Du bist 13? Ja. Guck dir das nicht an. Das ist teuflisch. Naja. Doch. Die Kinderschänder gegen die Nazis. Oh nein. Oh. Ah. Nee, schau dir das nicht an. Ja, was soll ich denn dann ausschauen? Schau dir die Knuddelfiguren im Kinderkanal. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Na doch, wie heißen denn die Knuddelfiguren im Kinderkanal? Ich gucke mal so wenig Kinderkanal. Dann schau dir Bert das Brot an. Ja. Nicht, aber schau dir nicht die Nazis gegen Kinderschänder an. Nein, Vorsicht, nein. Oder Stargate. Nein, das ist der Teufel. Stargate. Das ist der Teufel. Ey, da musst du aufpassen. Das ist ganz schrecklich. Das ist so wie Gollum, Mann. Wie bitte? Das ist so wie Gollum, Mann, im Herr der Ringe. Wie im Herr der Ringe? Hab ich nicht gesehen. Nein. Schau dir aber nicht die Kinderschänder gegen die Nazis an. das nicht? Ja, aber ich weiß... Marco! Ja, ich weiß es nicht, ob das Nazis sind. Die stehlen dir die Seele und das Augenlicht. Marco, Marco! Warum bin ich hier allein? Marco! Das Lied ist blöd. Wie bitte? Das Lied nervt voll. Nein, das Lied ist toll. Soll ich das? Das ist Sandra. Niemand mag mich, darum stehe ich hier allein. Es gibt noch bessere Lieder. Aber nur ganz wenige. Natürlich gibt es noch bessere. Ja, aber nur ganz wenige und die spiele ich eigentlich auch immer alle. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Was willst du denn hören? I love you, Ludacris. Wen? I love you, Ludacris. Wen? Nein, nein, nein. Das darfst du nicht hören, nein. Das raubt dir die Seele und das Augenlicht. Nein. Doch. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Wenn man mag mich, kann das möglich sein. Siehst du, genau davon singt die. Und du bist der böse Marco und magst die nicht. Das ist die tolle Sandra. Die singt ganz traurig, niemand mag mich. Und du sitzt da und sagst, böse, böse, böse, sagst du. Es gibt bessere Lieder, es gibt bessere Lieder. Nein, das stimmt nicht. Nein. Da musst du aufpassen. Wenn die singt, tut das. Nein, nein, du musst aufpassen. Du bist vielleicht schon zu einer Geißel, zu einer Marionette, zu einem Zombie der Musikindustrie geworden. Doch, die setzen die Pflanzen überall, die Samenkörner ihres schlechten Geschmacks in die Seelen unschuldiger junger Menschen. Und daraus erwachsen dann böse Geschwürpflanzen, die die jungen Menschen in Saturn-Musikmärkte führen und sie zwingen, Scheißplatten zu kaufen. Mach das nicht, mach das nicht. Okay. Marco, Marco. Jeder hat sein eigenes Geschmack. Die haben deine Seele schon. Nein, ja. Doch, die bösen, bösen Musikseelen. Hast du in der Schule schon mal Scheiße gebaut? Wie bitte? Hast du in der Schule schon mal Scheiße gebaut? Ich hab ja ziemlich viel. Hast du schon mal zum Lehrer Opfer gesagt? Zum Lehrer Opfer? Ja. Nein. Ach, Scheiße, ich hab meiner ersten Klasse jemandem so eine Backpfeife gegeben, dass der mit der Hirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen ist. Dafür habe ich einen Tadel bekommen. Ich hab aber schon mehr Tadel als du. Wie viel Tadel hast du denn? Vier. Pff, wie hast du das denn gemacht? Ich hab einmal die Lehrerin angeschrien. Dann hab ich einen Tadel bekommen. Dann hab ich einmal ganz lange nicht zugehört beim Unterricht. Und dann hab ich einmal Streit gehabt mit den Mädchen. Da hab ich einen Tadel bekommen. Boah. Und, ja, genau. Boah, ey. Boah, ey, Marco. Das hier, Marco, das hier ist dein Lied. Man mag mich und steh hier allein. Stehe hier mich. Wie kann das möglich sein? Ja, Marco, ich danke dir für deinen Anruf. Wieso denn jetzt schon? Marco, weil wir weitermachen müssen. Ja, weil deine Seele von der deutschen Musikindustrie geraubt wurde. Doch, doch. Doch, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wie alt bist denn du? Liegst du auch schon im Bett? Nein. Wie alt? Sendung machen wollen. Ach, sehr schön. Das passt doch gar nicht. Was passt nicht? Nein, diese Musik denn. Nein, die dient ja auch nur dazu, um zufällige Hörer zu erschrecken. Die hören, die lassen die rutschen mit ihrem Ohr ans Radio ran. Immer näher, um unser Gespräch zu belauschen, um zu hören, was wir sagen. Und dann kriegen die ein Ding ins Ohr gewatscht. Aber ich will auch Usher mit Ludacris hören. Was willst du hören? Ich will auch Usher mit Ludacris hören. Nein. Doch, bitte. Nein. Das Lied überhaupt. Nein. Nein. Willst du auch morgen Fußball schauen? Das fällt mir unmöglich. Nein. Doch. Das weiß ich. Damals. Wie heißt der denn mit dem Vornamen? Michael. Wo war der auf der Schule? In Leipzig und in Berlin. In Leipzig. Was hat der denn in Leipzig gemacht? Nein, weiß ich nicht. Oder? Ach so. Dresden oder so. Aber da kenne ich ihn nicht. Ich war nicht in Leipzig. Aber du warst mit ihm mal auf einer Hochschule, oder? Auf was für einer Hochschule? Du hast doch mal Musik studiert. Nein, nein, nein. Ich habe nicht Musik studiert. Aber er kennt dich. Ja, ja, aber ich habe nicht Musik studiert. Weißt du, woher? Nein, nein, ich kenne ihn nicht. Wie heißt der mit Vornamen? Was? Wie heißt der mit Vornamen? Micha. Micha Breitkreuz. Nein, er hat ja mittlerweile einen anderen Nachnamen. Wie hat er einen anderen Nachnamen? Mein Vater. Ja. Ja. Wie heißt er denn, wie heißt er denn, dein Vater? Rate. Rate? Ja. Micha Rate. Angel Eng. Wie bitte? Kennst du Anke Engelke? Ob ich die kenne? Ja. Aus dem Fernsehen? Ja. Und so ist unser Nachname. Wie bitte, so ist der Nachname? Ja. Micha Engelke. Ja. Ist Anke Engelke deine Schwester? Nein. Nein. Stefanie. Stefanie ist deine Schwester? Ja. Ah, echt? Ja. Und weg ist er, der Horst. Und wir machen gleich weiter. Vorher aber wieder ein Lied aus der Handbibliothek der mehr oder weniger offen antikapitalistischen Lieder. Es folgt ein Lied aus der von mir etablierten Handbibliothek der mehr oder weniger offen antikapitalistischen Lieder. Und dieses Lied heißt Der Leister. Der Leister. Eine Laufbahn, so mit Zukunft, die fängt immer unten an. Wer was werden will, muss zeigen, dass er auch was leisten kann. Du sollst zum Alten kommen. Ich? Wieso? Weiß nicht. Dein Typ ist gefragt. Tag vorne. Na, nehmen Sie Platz. Zigarette? Danke, Herr Direktor. Vorne, hören Sie mal. Sie wissen ja, unser Unternehmen breitet sich aus. Neue Möglichkeiten in Übersee. Diese Bimbos kaufen einem ja alles ab. Da gibt's noch Gewinne. Wir richten eine neue Abteilung ein. Brauchen junge, dynamische Leute. Ich biete Ihnen eine Chance. Ja, Herr Direktor. Sie müssen einen Abendkurs besuchen? Ein Lehrgang. Sprache lernen, wissen Sie? Ja, Herr Direktor. Ja, denken Sie mal drüber nach. Wenn Sie sich bewähren. Danke, Herr Direktor. Er hat sich bewährt. Jung und dynamisch, der gemachte Mann. Kriegt nen Schreibtisch und ein Telefon und ne Tippse, die stenografieren kann. Vorne zum Donnerwetter, Ihre Abteilung klappt nicht. Nächste Woche muss die Sendung raus, die Hälfte ist noch nicht fertig. Ich weiß, Herr Direktor, ich verhandle ja schon mit den Leuten, dass sie Überstunden einlegen. Bin täglich 15 Stunden im Betrieb. Interessiert mich nicht, die Lieferung muss raus. Was soll ich machen, Herr Forner? Drei Mann von der Nachtschicht sind nicht gekommen und krankgeschrieben. Herr Forner, am Fließband ist die Kelle gerissen. Wenn wir nicht bald Ersatzteile kriegen, steht die ganze Anlage still. Herr Forner, Ihre Frau! Ja, was ist denn? Du weißt doch, ich kann jetzt unmöglich hier weg. Es wird sicher spät. Aber wir müssen jetzt durchstehen. Da läuft er nun auf seiner Laufbahn und läuft und läuft und läuft und läuft sich krumm. Den Buckel nach oben und nach unten treten und keine Zeit für die Frage, warum, wieso, weshalb, warum, wieso, wozu, für wen, wie lang noch, für was, weshalb, warum, wieso, wozu, für wen, wie lang noch, für was, weshalb, warum, wieso, wozu, für wen, wie lang noch, für was, weshalb, warum, wieso, wozu, für wen, wie lang noch, für was. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Psst. Mit Captain Kirk Kuttner. Ganz leise. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, und hier nochmal die Telefonnummer. Ganz leise. Psst. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Niklas. Niklas. Ah! sich in unser Gespräch voyeuristisch einmischen will, der wird hiermit abgeschreckt. Und außerdem gibt's noch eine Rückkopplung dazu. Ach so. Ganz schön schlau. Ja, so Björn. Wo bekomme ich denn die Musik her? Im Internet. Ich meine, das, was du eben gespielt hast. Das hier. Nein, eine Laufbahn fängt von unten an. Das gibt's nirgends, nur bei mir. Wir singen das. Sagt deine beste Freundin. Ja, so ungefähr. Na, aber voller Sack ist doch nicht kompliziert. Doch. Nein, Frau in Sack muss man immer nur einen Arsch treten. Ja, und die hat ganz andere Ansichten als ich. Ja, so toll, dann kann man sich schön unterhalten. Gut streiten. Und schön streiten. Ja. Ja, und ist es denn eine Freude, ihr in den Arsch zu treten? Manchmal, ja. Ja, schön. Muss ja sein, hast du gesagt. Ja, hast du denn eine Freundin, außer deiner besten Freundin? Momentan nicht, nein. Ach so, und wie waren denn die anderen Freundinnen im Verhältnis zu deiner besten Freundin? Besser. Wie denn besser? Besser als die beste? Ja. Inwiefern denn? Na ja. Unkompliziert und fleißig. Das ist doch auch scheiße. Waren da so Hausputtchen, die immer den Staublappen in der Hand hatten? Nein. Sondern? Ja, jung und dynamisch. Aerodynamisch. Jung und dynamisch. Jung und dynamisch. Ja. Warum? Na, jung und dynamisch ist doch schrecklich. Heißt auch gleich flexibel. Ja, flexibel ist doch schrecklich. Nein, nicht in jeder Hinsicht. Nicht in jeder Hinsicht flexibel oder nicht in jeder Hinsicht schrecklich? Flexibel. Nicht in jeder Hinsicht flexibel. Ja, das ist doch ganz gut eigentlich. In jeder Hinsicht flexibel. In jeder Hinsicht. Oh, schrecklich. Die hängen doch immer ihre Fähnchen in die Winde. Nein. Doch, in die Seilwinde. Na gut, jetzt im Moment. Nee, war ein Karlauer Lauer. So, damit ist er ausgelöscht. Meinst du? Ja. Oh, schrecklich. Hast du deine beste Freundin denn danach wieder gesehen? Oder habt ihr euch seitdem nie wieder gesehen? Doch, wir haben uns immer öfter wieder gesehen. Nachdem das Unaussprechliche geschehen ist? Genau, und wir konnten uns immer noch in die Augen schauen. Puh, und habt ihr drüber gesprochen? Ja. Und was... Was habt ihr denn davor darüber gesprochen? Ja, dass wenn es dazu kommen sollte. Das war unmittelbar, bevor es dazu kam. Ja, könnte man fast sagen. Dass es, wenn es dazu kommen sollte, man keine Gewissensbisse davon bekommen sollte. Und du hast aber Gewissensbisse davon bekommen? Nein, aber ich hatte den Anschein, als wenn sie das bekommen hatte. Und hast du sie danach gefragt? Ob sie Gewissensbisse bekommen hat. Ja. Und was hat sie geantwortet? Sie hat das versucht zu vertuschen. Sie hat gesagt, sie hat keine Gewissensbisse bekommen. Ja, ungefähr, aber man hat sie angesehen. Und kennst du den Freund deiner besten Freundin? Nur vom Foto. So in echt nicht, nein. Dann fällt's ja leicht. Na, der ist weiter weg, deswegen. Wo denn? Ach, sag's nicht. Nein. Wir wollen ja keine Indizien liefern. Genau. Spuren verwischen. Ja. Ja, so ist das mit mir. Björn, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich dir auch. Und ich werde dein Geheimnis nicht weitertragen. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, und ich find's schön, wenn jetzt vielleicht mal eine flüsternde Frau ihr anriefe. Das ist ja... Ganz leise die Telefonnummer, unter der ich noch zu erreichen bin. Die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt diese. 0331 für Potsdam 7097 110. Man mag mich, drum bin ich hier allein. Man mag mich, wie kann das denn sein? Ja, wir flüstern heute hier. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Hallo, wer bist denn du? Der Weihnachtsmann. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Stammerei. Wir dürfen heute nur flüstern. Stammerei. Bitte. Hallo. Hallo. Stammerei, wir dürfen heute nur flüstern. Ja, in Sandras Namen können wir mal aufhören. Man mag mich allein und glücklich, wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Am Rai, tschüss. Hallo. Hallo. Wer bist du? Kathleen. Hallo, Kathleen. Ja, okay. Psst, wir dürfen nicht so schreien. Sonst hören die uns da draußen. Bitte. Wir müssen heute ganz heimliches Radio machen. Ja, ich weiß, ich hab's mitbekommen. Niemand darf uns hören. Man mag mich und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So. Ja. Kathleen. Ja, mich mag auch niemand. Warum denn? Warum bist du denn ganz alleine, Kathleen? Ja, weil ich heute ganz alleine bin, weil ich morgen wegfahre. Willst du denn so lieber zu acht sein? Wie bitte? Ob du lieber zu acht sein willst oder zu zwölf? Zu acht, ja, das wäre gut. Zu zwölf wäre noch besser. Wieso denn? Ja, 12 Monate hat das Jahr. Ja, aber du bist einer und dann bleiben 11 übrig und 11 sind sofort eine Fußballmannschaft, Nazis oder Kinderschänder. Puh. Wo wärst du denn morgen hin, Kathleen? Nach Sachsen-Anhalt. Nein, Kathleen. Nicht, nein. Sachsen-Anhalt gibt es nicht, Kathleen. Sachsen-Anhalt gibt es nicht. Nein, fahr nicht, Kathleen. Das ist Urkundenfälschung. Jede schriftliche Behauptung, dass es Sachsen-Anhalt gebe, kann nur ein grob gefälschtes Dokument sein. Ja, das hoffe ich mal. Was willst du denn da? Ich will so eine Aufnahmeprüfung. Nein, wozu denn? Ja, um mich für etwas zu bewerben. Wofür willst du dich denn bewerben? Für was für einen Studienplatz denn? Keramik. Keramik, du willst Kunsthandwerkerin werden? Ja. Und drum töpfern. Ja. Und im Prenzlauer Berg einen kleinen Laden eröffnet mit selbst getöpferten Sachen. Was denn sonst? Große Figuren. Große Figuren töpfern. Haushohe Figuren. Wie haushohe Figuren? Ja, haushohe Figuren aus. Die passen nicht in den Brennofen. Ja. Die passen nicht in den Muffelofen. Den größten Brennofen der Welt. Wer soll die denn kaufen? Haushohe Keramikfiguren. Nein, das sind Irre, das sind nur Irre. Kann die auch auf dem Feld stellen. Nein, die würden dich schlachten, wenn du ihnen ein Haus oder Keramikfigur zu verkaufen solltest. Die würden dich schlachten, wenn du ihnen ein Haus oder Keramikfigur verkaufen wolltest. Und dich ausweiden. Käufer von Haus- und Keramikfiguren sind Irre, sind Serienmörder. Sind interessante Leute. Nein. Kathleen. Coole Leute. Wir werden uns nie wieder hören, weil du morgen nach Sachsen-Anhalt fährst. Ja, und das... Ja. Ich bin müde morgen. Warum? Die Wohnung nicht. Wie bitte? Sonst bin ich ja müde, wenn ich morgen nicht aufgeschlafen bin. Ja, ja. Deshalb muss ich jetzt auch. Nein, du verschläfst. Ich hoffe, du verschläfst. Ja, ich habe ja noch Zeit. Es ist ja erst übermorgen. In Sachsen-Anhalt lauert der Tod. Wie bitte? In Sachsen-Anhalt lauert der Tod. Wenn Fritz in Potsdam, dann 102,6. Fritz Info. 23.34 Uhr, das Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 0 Grad. Morgen wird's dann wieder richtig schön. Es gibt viel Sonnenschein und kaum Wolken. Das Ganze bei maximal 16 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben dem Gesetzentwurf für eine Ausbildungsabgabe zugestimmt. Übermorgen soll der Entwurf in den Bundestag eingebracht werden. Laut der Vorlage müssen bis Ende September mehr freie Lehrstellen zur Verfügung stehen. Ansonsten müssen die Betriebe eine Ausbildungsabgabe bezahlen. Deutschland wird sich weiter beim Wiederaufbau Afghanistans engagieren. Das hat Bundeskanzler Schröder dem afghanischen Präsidenten Karzai zugesagt. In den nächsten Jahren werde die Bundesrepublik 320 Millionen Euro zur Verfügung stellen. In Berlin beginnt morgen die internationale Geberkonferenz für Afghanistan. Das brandenburgische Innenministerium plant die Überprüfung aller Direktoren öffentlicher Schulen auf eine Stasi-Zusammenarbeit. Das berichtet die Märkische Allgemeine. Dafür solle die sogenannte Rosenholz-Datei herangezogen werden. Sie enthält die Namen von schätzungsweise 6.000 westdeutschen und 20.000 ostdeutschen Stasi-Mitarbeitern. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben die Finalspiele um die deutsche Eishockeymannschaft erreicht. Sie gewannen am Abend das Finale, das Fastfinale gegen Ingolstadt mit 5:0. Der Verkehr auf Fritz, Autobahn 100, Stadtring Berlin, Berlin-Neukölln Richtung Berlin-Wilmersdorf, zwischen Gradestraße und Albuinstraße eine Baustelle. Die Fahrstreifen sind auf eine Fahrspur eingeengt. Wosch, die Medienhure kehrt zurück. So heißt sein neues Bühnenprogramm. Und damit ist Tommy wieder auf Tour in Berlin und Brandenburg. Die, die nicht reinkommen, wenn man die übereinander legen würde, dann ergäbe das einen Turm von hier bis nach da. Wosch, wosch. Die Medienhure kehrt zurück. Kehrt jetzt also sozusagen zum zweiten Mal zurück. Mehr Infos und alle Termine unter fritz.de. Tommy Wosch live on stage. Also. Und im Radio. Fritz. Mein Magen und stehe ich hier allein. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Gegend treibt sich eine Rockerbande rum. Sie waren gerade aus dem Fürsorgeheim ausgerissen. Der Boss, den sie Buddy nannten, hatte es fertig gebracht, aus dem Knast auszubrechen. Er sollte dort nämlich Einbruch und Automaten knacken und schwere Körperverletzung absitzen. Der Jugendwohlfahrtsausschuss brachte seine tiefste Besorgnis über das Rocker-Unwesen zum Ausdruck. Buddy, ich weiß nicht, ob auch du mich einmal bitten wirst. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber das sag ich dir jetzt, wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Nee, gär so wat, ich geh zur Polizei. Weg mit diesen Typen in ein Arbeitshaus. Den Knüppel drauf, wenn sie nicht barrieren, statt sie mit so'n Labern zu hofieren. Und der unterstützt die noch, geh und redet so'n Blech. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, ob die mich jemals verstehen. Es gab auch Leute, die hörten den seltsamen Reden dieses Menschen aufmerksam zu. Durchdenken wir das eben Gehörte. Man mag mich und stehe ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Kathleen. Ja? Du bist ja noch da, das ist schön. Ja, ich bin immer noch hier in meiner Küche. Bist du immer noch allein? Ja, natürlich. Warum denn? Hast du niemanden? Weil ich zur Ruhe kommen muss. Hast du niemanden, der dich liebt? Und in dessen schützenden Armen du zur Ruhe kommen kannst. Und warum ist der gerade jetzt nicht da, wo du seiner so stark bedarfst? Ich bedarf seiner nicht. Wieso denn nicht? Du bist doch ganz allein. Du musst doch irgendwas nach Sachsen-Anhalt. Ja, genau deshalb bin ich ja jetzt allein. Das ist doch aber nicht schön. Bitte? Das ist doch nicht schön, wenn man den schweren Gang nach Sachsen-Anhalt in Anführungsstrichen zu gehen hat. Doch, ich war ja vorhin nicht allein. sind ja, die waren da in einer Kneipe. Aber so Leute können einem doch nicht weiterhelfen. Nein, sie sollten mir auch nicht helfen. Doch, du brauchst doch jemanden, der dich aus deiner Einsamkeit befreit. Ja, morgen. Wieso denn morgen und heute? Heute bist du doch so ganz allein. Naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Einsamkeit tritt mit Sorgen gefaltetem Gesicht in deine Küche und durchbohrt dich mit ihren Blicken, dass du innerlich gefrierst. Kathleen! Du wolltest mir noch ein Geheimnis erzählen. Ja. Ja, jetzt hat er laut. Bei dieser komischen Aufnahmeprüfung. Ja, ja. Muss man zeichnen können. Nein. Und weißt du, was mein Geheimnis ist? Du kannst nicht zeichnen. Genau. Toll. Ja. Das ist kein Geheimnis. Das wirst du doch morgen in Sachsen-Anhalt in Anführungsstrichen öffentlich machen. Ach so, und wie sieht das aus, wenn du so getan hast, als ob du zeichnen könntest? Ich nehme dann einfach einen Stift in die Hand. Und? Und werde ein paar Striche auf ein weißes Blatt. Aber dann sieht doch jeder, dass du nicht zeichnen kannst. Meinst du? Ja. Aber wenn ich so tue, als ob. Naja, man wird dir vielleicht die Tätigkeit des Zeichnens abnehmen, aber man wird doch sehen, dass es zu keiner Zeichnung gekommen ist. Ich nur das richtige Gesicht dazu. Wie bitte? Das richtige Gesicht? Das richtige Gesicht dazu ziehen. Ja, aber nachher liegt doch das Blatt vor dir und wird dich Lügen strafen. Meinst du? Ja, ja, ja, ja. Fahr nicht nach Sachsen-Anhalt. Schau dir morgen lieber die Kinderschänder und die Nazis an. Nein. Doch, Sachsen-Anhalt, in Anführungsstrichen. Ah. Kathleen, hast du denn noch ein Geheimnis? Ja, ganz viele, aber die sage ich jetzt nicht. Doch, bitte noch eins. Noch ein Geheimnis. Ja, sonst habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, nämlich das Gefühl... Mein Magen ist und stehe ich hier allein. Genau. Kathleen. Ja, ich bin schuld. Woran? Daran. Woran, Kathleen? Du musst mir jetzt sagen, woran du schuld bist. Oh Gott, das kann ich nicht sagen. Doch, nur das kann dich vor dem Fluch befreien, Kathleen. Nein, du bist des Teufels. Nein, nein, nein, nein. Sachsen-Anhalt ist des Teufels. Nein. Sachsen-Anhalt in Anführungsstrichen ist des Teufels. Nein. Kathleen, nur ich kann dich reinigen. Nein. Doch, doch. Radio ist Teufelszeug. Nein, nein, nein, nein. Lauf damit. Nein, nein. Kathleen, Kathleen! Kathleen! Ja? Ich glaube, gleich kommt jemand und schlägt dir einen Holzkeil durchs Herz! Nein! Doch, doch, doch! Du musst dein Geheimnis verraten! Du musst es loswerden, Kathleen! Oh mein Gott, das ist so grausam! Ja, ja, ja! Doch, Kathleen, sag doch mal. Ja, gut, dann sage ich. Ja. Einmal als Kind. Nein. Ja, als ich noch klein war. Ja. Und rein. Ja. Aber so rein war ich da auch gar nicht mehr. Da habe ich einmal einen Frosch getötet. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Nein. Ich habe einen Ast genommen. Oh. Nein, lass mich nicht hören. Und dann? Nein, Nein! Nein! Nein! Psst, Kathleen, Kathleen! Ich geh schlafen. Wie Hilda? Ist die jetzt schlafen? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Gatli. Schlaf. Schlaf gut. Tschüss. Morgen bezahlen. Ein halbes Pfund bekam seine Frau. Mit dem Rest gingen wir kommen. 50. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit. Gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tradala, in der wir den absolut großartigen Fanny van Dannen trafen und mit ihm prompt einen Gig hinlegten, woraufhin er aber plötzlich sang und klanglos verschwand, was uns wiederum teilweise sehr besinnlich stimmte. Du meinst, dass jetzt quasi Al-Qaida Beschaulichkeit unmöglich macht? Ja. Das World Trade Center kannst du ja ohne mehr anschauen. Ja, aber würdest du dir jetzt dann von einer islamischen Terrororganisation gewissermaßen deine inneren Seelenzustände vorschreiben wollen? Vorschreiben lassen wollen? Lassen wollen. Nee, eigentlich nicht. Ja, siehst du? Okay, lass uns richtig besinnlich sein. Musik. So sieht's aus. Und dann aber auch eher besinnliche Musik wahrscheinlich, ne? Genau, Irakis in Bagdad heißt der Song. Irakis in Bagdad. Why don't you get wise? Iraqis in Baghdad stop running around with those American guys. Now they will hug you and kiss you. Yeah. Tell you some lies and squeeze you and tease you. Then they say goodbye. They gonna leave ya. Yeah, they gonna leave ya. Leave ya. Leave ya. You oughtn't do. Now they will hug you and kiss you, tell you some lies and squeeze you and tease you. Then they'll say goodbye. People here in Baghdad emancipate you. Iraqis in Baghdad, now you ain't nobody's fool. Now they will hug you and kiss you, tell you some lies. They say goodbye. Livia, Livia. Let's rock. Hey. Hey, hey. People here in Baghdad, before you stay alone, us a ring on the telephone and we will hug you and kiss you, tell you some lies, we'll squeeze you and tease you, never say goodbye. Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Beat old mountain smoking stones, the dry sand falls, the strawberry mouth, strawberry moth, strawberry caterpillar, strawberry butterfly, strawberry fields, all the way eels slither on the heels of today's children. Strawberry fields forever. Young roosters, no brass roosters, tend to your eggs in a chilly, clean, white red farmhouse. Tractors calling, people are crawling, trees in a row, I'm in a coach, the approach. Red, blue, yellow sunset, crosses. dark, the light, the dark, the day. Porcelain children, steeped in white light, stone cracked bats, Cheshire cats named. The dark, the light, the dark, the day. Blue veins through gray felt tomorrow. Cellular sailboats of a better kind. Blowing in from palms, swaying in circles. Red, blue, yellow sunset. I've set, you've set, and I've loved, and you've loved, and I've saw, and you saw. Strawberry fields forever. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Und sprich bitte ins Mikrofon. 10 Sekunden, 9 Sekunden. 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter... Dann 0331 für Potsdam, 731-39-32. Hallo? Hallo? Hallo? Kuttner? Hallo? Aber in Sachsen-Anhalt. schalten wieder vor. Was? Und wir schalten wieder vor. Was? Und wir schalten wieder vor. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Aber man kann auch Weisheiten zum Besten geben oder Überlegungen oder Sendungsbewertungen, insbesondere wenn sie positiv sind, oder Kleinkunst zum Vortrag bringen. Der halbautomatische Anrufbeantworter. Hallo. Hier ist Moritz. Ich wollte mal anrufen und sagen, dass ich es früher viel besser fand. Das Band des halbautomatischen Anrufs. März 1999 war ich wirr. Klirr, die Schneeflocke. Ja, hi, hier ist Amrei und ich würde mal sagen, zu dem Thema heute, das wird einfach mal Zeit und ich denke, es gibt auch hier noch junge Leute und Strömungen der, weiß ich, kulturell kreativen Leute, die irgendwo durchaus in der Lage sind, da Verbesserungs- und Lösungsvorschläge zu machen und es wird einfach mal Zeit und ja, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten und irgendwann muss es ja mal was werden, wa? Allgemein kann man sagen, jedes Volk, bei dem die Religion einen besonders großen Einfluss hat, da ist es unvermeidlich, dass die Religion auch das allgemeine logische und dialektische Denken erheblich beschädigt. Früher war das Geld gar nicht mehr, auf gar keinen Fall, denn früher war der Kurs einfach besser von den ganzen anderen Sachen. Das Geld war schon immer das Gleiche. Im Zentrum von Heideggers Denken steht die ontologische Differenz zwischen dem Sein und dem Seienden. Damit ist nicht jene Differenz gemeint, von der die klassische Metaphysik sprach, indem sie die Partizipation der vielen endlichen Seienden an der Einseinsfülle zum Ausdruck brachte. Wer an einen Gott glaubt, den es überhaupt nicht gibt, der glaubt auch jeden anderen Blödsinn. Der glaubt auch, dass die USA berufen sind, Weltobersheriff zu sein. Und die Polen, die sind dann besonders religiös auch. Und die wollen da sich da als Helfershelfer des Weltobersheriffs betätigen. Ausgleich. Die Jahre lehren, alles regelt sich. Das Schicksal schneidet den Gürtel enger. Hast du ein kurzes Bein, dann tröste dich. Das andere dafür ist länger. Religion ist Opium fürs Volk. Und wir wissen, Opium, das verblödet die Menschen. Und die Religion verblödet die Menschen. Früher haben die aufgeklärten Berliner gesagt, die Religion ist eine Verblödungsanstalt. Ja, wie jetzt? Was soll ich jetzt denn sagen? Ich möchte gern verbunden werden mit dem Sprecher von Fritz hier. Papala, pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Der Ausdruck zielt vielmehr zunächst nur auf ein Problem, was sich sprachlich als der Unterschied zwischen der verbalen und der nominalen Komponente der Sätze darstellt und was sich methodologisch in Husserls sextalogischer Untersuchung als der Unterschied zwischen der anschaulichen Erfüllung konkreter Intentionen durch die Wahrnehmung und der kategorialen Anschauung des Ist und des Ist nicht zeigt. Was ist das? In welcher Weise kann es thematisiert werden? Gewiss nicht unabhängig von einer Analyse der Sprache, freilich einer solchen, die nicht unterlässt zu fragen, wie denn die Sprache in ihrer Struktur und in ihrem Vollzug in die Offenbarkeit des Seienden und seines Seins hineingehört. Darin liegt meines Erachtens auch Heideggers tiefes Ressentiment gegenüber der logischen Analyse der Aussageformen begründet. Heideggers Fragerichtung zielt auf die Erhellung des Unterschieds zwischen dem sich zeigen mannigfaltiger Grundweisen des Seienden und der in gewisser Weise schon vorherigen Selbstöffnung des Seins in der Vielfalt seiner Sinnbezüge. Deshalb muss seine Methode eine phänomenologische sein, das, was am Phänomen mitgängig und vorgängig sich immer schon zeigt, an ihm selbst aber verbirgt, zu ausdrücklicher Gegebenheit zu bringen. Weil dieser Unterschied der ontologischen Differenz alle transzendentalen a prioris und kategorialen Anschauungen unterläuft, hat seine Philosophie den Charakter einer Fundamentalontologie. Weil dieser Unterschied immer schon von uns mitvollzogen ist, wird seine Thematisierung den Charakter einer Hermeneutik haben, da wir mit ihm immer schon eine gewisse Vertrautheit in Praxis haben. Es geht also darum, den Spielraum unseres verstehenden, intentionalen Verhaltens zu uns selbst und zu den anderen Seienden im Hinblick auf das darin vorverstandene Sein zu thematisieren. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Straight. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo. Man mag mich und stehe hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich und bin ich hier allein. Hallo, ich bin hier ganz allein im Radio. Das ist nicht schön. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist die Mona. Hallo, Mona. Ach, das ist aber schön, dass du mir Gesellschaft leistest. Ich bin ja so allein. Oh. Ja, niemand mag mich. Niemand mag mich. Stehe ich hier allein. Ja. Ich bin ganz traurig. Ich bin auch traurig. Warum bist du denn traurig, Mona? Naja, ich bin die beste Freundin von dem Björn, der vorhin angerufen hat. Von dem Björn? Ja. Oh, wei, ja. Er ist über mich hergezogen. Ist. Nein, er ist nicht über dich hergezogen. Nein. Nein. Kam mir immer irgendwie so vor. Nein. Nein. Bist du wirklich die beste Freundin von Björn? Das ist es, ja. Oh, wei, ja. Wir sind ja gar nicht befreundet. Wieso seid ihr nicht befreundet? Weil er sich das einbildet. Aber vielleicht bist du auch gar nicht die beste Freundin, dann bist du ja gar nicht die beste Freundin von Björn. Naja. Dann bist du ja jemand anders. Nein, es ist so, dass wir befreundet sein wollten, aber das irgendwie nicht geklappt hat. Weil du so kompliziert bist. Nein, weil er was wollte, was ich nicht wollte und umgekehrt. Was wollte er denn? Was wolltest du denn? Tja. Na, dann frag mal, was wollte er denn? Aber woher weißt du dann, dass er was anderes wollte, als du wolltest? Naja, ich glaube, er wollte gerne mit mir schlafen. Aber ich wollte es nicht. Aber du hast auch mit ihm geschlafen. Hab ich ihm nicht. Er verbreitet Lügen über mich. Aber er kann doch keine Lügen über dich über Telefon verbreiten. Niemand weiß doch, wer Björn ist und niemand weiß, wer seine beste Freundin ist. Und ich weiß ja nicht mal, ob du wirklich Mona bist. Wieso? Warum sollte ich sagen, ich bin Mona, wenn ich nicht Mona bin? Weiß ich nicht, aus Quatsch. Nee, auf keinen Fall. Ich kann ja auch sagen, ich bin der Teufel. Stimmt's? Stimmt. Aber es stimmt schon, was ich sage. Es gibt einfach Leute, die können extrem gut lügen. Und ich kann es nicht. Ach so. Und ich kann nur mit der Wahrheit leben. Und deswegen muss ich hier einfach mal anrufen und das irgendwie sagen. Ja, also du bist sowieso gar nicht die seine beste Freundin. Naja, wir sind schon befreundet, aber das hat irgendwie gestockt zwischen uns, weil ja. Er nicht ehrlich sein wollte und er lügt halt immer weiter und weiter und weiter, weil er nicht anders kann und es tut mir irgendwie sehr leid für ihn. Ei, ei, ei. Ja. Das wäre toll, wenn jetzt nochmal der Björn anriefe, oder? Das weiß ich nicht. Ob das toll wäre? Oder ob er nochmal anruft? Was weißt du nicht? Beides. Beides? Also, ja. Aber dein Freund wohnt woanders, weit weg. Nee, das stimmt auch nicht. Er hat wirklich nur gelogen wollen. Dann bist du vielleicht wirklich nicht seine beste Freundin. Vielleicht hat er von jemand anders gesprochen. Nein, nein, nein, nein. Und du bildest dir jetzt irgendwas ein. Nein, oh Gott. Und du bist vielleicht völlig irre. Ja, und du drehst gleich durch und holst die Kettensäge raus. Genau. Nein, pssst. Nee, nee. Was wolltest du denn von ihm? Was heißt locker angehen lassen? Eine Freundschaft ganz locker aufbauen. Und dann? Ja, und gucken, was passiert, ganz normal. Und was hätte so passieren können? Na, es hätte schon was passieren können, was ja positiv ist, aber... Aber du hast doch einen Freund, denke ich. Na, da hatte ich noch keinen Freund. Ach so. Das hat sich jetzt erst ergeben, ganz vor kurzem. Und wann habt ihr miteinander geschlafen? Haben wir gar nicht. Ach so, habt ihr ja gar nicht. Nein, haben wir nicht. Das ist ja der Punkt, er ist total durchgeknallt, weil es eben nicht geklappt hat zwischen uns. Und wann hat er sich eingebildet, dass er mit dir geschlafen hätte? Ach so. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach alles ziemlich... Und wann hat er sich... Er hat sich vorhin eingebildet, dass ihr wann miteinander geschlafen habt. Das musst du ihn fragen. Er soll... Ach so. Er soll mal nochmal anrufen. Das wäre schon klasse. Ja. Er soll anrufen. Ja. Bleib an der Leitung. Björn, ruf doch jetzt bitte mal an. Björn, ruf doch mal an. So, mal sehen. Der jetzt, traut sich nicht. Jetzt checken wir mal alle. Der traut sich nicht, oder? Nee. Hallo, bist du hier, Björn? Nee. Hallo, bist du Björn? Hallo? Nee, und ich? Hallo? Hallo, bist du Björn? Nein, auch nicht. Hallo, bist du Björn? Ja. Nein, ist Quatsch. Hallo, Mona, ist das Björn hier? Ja, kann schon sein. Björn, sag mal was. Ah, ist er nicht. Hallo, bist du Björn? Ich bin nicht Björn. Ach, schade. Hallo, bist du denn Björn? Nee, aber wenn Björn gelogen hat, dann ist er... Ja, hier ist der Björn wieder. Hallo, Mona, ist das der Björn? Ja, aber nochmal reden. Ich kann ihn nicht verstehen. Das halt. Björn, mach doch mal dein Radio aus, verdammt nochmal. Wo jetzt? Bist du Björn? Ja, natürlich. Wie alt bist du? Wie groß bist du? Ich bin 23. Und deine Größe? 1,86. Und deine Haarfarbe? Braun. Und die Augenfarbe? Augenfarbe? Augenfarbe ist, was weiß ich, blau, grau, grün. Mona, ist das Björn? Ich glaub schon. 1,86, 23. Genau. Braune Haare, Augenfarbe, blau, grau, grün. Ja. Hier ist Mona. Björn. Ja, ich höre das. Die sagt, dass du gelogen hast. Aber das könnte schon eine Lüge gewesen sein, Björn. Wer weiß das schon so genau? Genau. Aber wer sagt, er lügt, nie lügt? Genau. Genau. Richtig. Richtig. Sie hat sich noch eine ganze Menge dazu gedichtet. Björn. Ja. Ist das Mona? Mona, halt. Mona, wie alt bist du? 25. Stimmt, du musst ja 2 Jahre älter sein als er. Wie groß bist du, Mona? 1,72. Und welche Haarfarbe hast du? Schwarz. Björn, ist das Mona? Ich glaube, das ist alles gelogen. 25, 1,72, schwarze Haare. Nein. Ist sie nicht? Nein. Mona, du bist es nicht. Das ist ja komisch. Richtig witzig. Was? Witzig. Was ist witzig? Ha ha ha ha! denkst du dann danach? Ich glaube, er spinnt wieder. Er bestimmt mich nicht. Ach Mensch, Mona. Ja. Du darfst nicht lügen am Radio, weißt du doch. Was ist los? Du darfst nicht lügen am Radio. Ach so, ich vergaß, ja richtig. Sonst kommt der Teufel. Der ist schon am Apparat hier. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Ja, wie kann das möglich sein? Man fragt mich alleine wirklich, steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Bist du's oder bist du's nicht? Was? Bist du's oder bist du's nicht? Wer denn? Die Mona. Ja, ich bin Mona Lisa. Nein. Doch. Mona und Lisa sind ja schon zwei. Nee, ich bin eine. Keine. Ich bin die Besagte. Schade, dass wir kein Bildtelefon haben. Ist sowieso dunkel. Was? Bei mir ist es sowieso ganz dunkel, stockfinster. Du kannst dir eine Kerze für mich anzünden. Nee, für dich nicht. Wollt ihr in 5 Minuten weiterreden? Warum nicht? Meinetwegen. Okay, bis gleich. Tschüss gleich. Bis gleich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Desires in my hand, an emptying glass, standing in the corner at the all-night party. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85. Fritz Info. Um 0:33 Uhr. Ah nein, das Wetter in der Nacht sinkt die Temperaturen auf 4 bis 0 Grad. Am Tag wird es dann wieder richtig schön. Es gibt viel Sonnenschein und kaum Wolken. Das Ganze bei maximal 17 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Die Fraktionen von der SPD und Grünen haben dem Gesetzentwurf für eine Ausbildungsabgabe zugestimmt. Morgen soll der Entwurf in den Bundestag eingebracht werden. Laut der Vorlage müssen bis Ende September mehr freie Lehrstellen zur Verfügung stehen. Ansonsten müssen die Betriebe eine Ausbildungsabgabe bezahlen. Vor der Küste Somalias ist ein Flüchtlingsschiff gekentert. 100 Menschen sollen ertrunken sein, nur die Besatzung konnte sich retten. Der Seeweg nach Jemen ist für viele die einzige Möglichkeit, aus dem Bürgerkriegsland Somalia zu entkommen. Schlepper kassieren von jedem Passagier mindestens $500. Deutschland wird sich weiter beim Wiederaufbau Afghanistans engagieren. Das hat Bundeskanzler Schröder dem afghanischen Präsidenten Karzai zugesagt. In Berlin beginnt heute die internationale Geberkonferenz für Afghanistan. Das brandenburgische Innenministerium plant die Überprüfung aller Direktoren öffentlicher Schulen auf eine Stasi-Zusammenarbeit. Das berichtet die Märkische Allgemeine. Dafür solle die sogenannte Rosenholz-Datei herangezogen werden. Sie enthält die Namen von schätzungsweise 6.000 westdeutschen und 20.000 ostdeutschen Stasi-Mitarbeitern. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben die Finalspiele um die deutsche Eishockeymeisterschaft erreicht. Sie gewannen am Abend gegen Ingolstadt mit 5:0. Der Verkehr auf Fritz. Wir haben keine aktuellen Meldungen und wünschen weiter gute Fahrt. Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Die Fritz-Disco. Samstagabend ab 22 Uhr im Saal Jericho in Jericho bei Gentin. Mit den Fritz-DJs T-Bird und René. Die Fritz-Disco. Und im Radio? Fritz. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone.

Wer soll dich anrufen, Björn? Was? Wer soll dich anrufen, Björn? Na du, Jörg. Wo du doch so verlogen bist. Mensch. Das werde ich ja dann sehen, ob Mona das macht oder nicht. Sag deine Telefonnummer, Björn. Hast du einen Stift und einen Zettel, Mona? Ja. Okay. Los. Zero. Was? Zero. Okay. One. Ja. Seven. Ja. Two. Ja. Two. Yes. Zero. Mhm. Two. Mhm. Nein. Was? Nein. Naja, hoffentlich nicht. Psst, Mona! Ja. Dass er mal ehrlich ist und wenn es nur 10% ist von dir nicht egal? Doch, ist mir egal. Ist dir nicht egal? Doch, ganz egal. Nein. Doch, völlig. Komplett, absolut. Nein. Doch, doch, doch, doch, doch. Nein, nein, nein, nein, nein. Sonst hättest du ja nicht angerufen. Nee, das war bloß meine Eitelkeit. Sie versteckt sich hinter ihren Gefühlen. Ja. Sie ist eine Frau. Das darf man ihr nicht übel nehmen. Ja, sie ist eine Frau, aber die versteckt sich nicht hinter ihren Gefühlen, sondern ist auch verlobt. Ihr passt gut zueinander. Oh, dankeschön. Ja, Mona. Mona, ich möchte lieber mit dir reden als mit Björn. Worüber denn? Nein, worüber denn, Mona? Über die Frauen. Über welche Frauen? Na, allgemein. Was du über Frauen denkst. Sag ich nicht. Doch. Warum? Früher oder später sagst du es dann schon. Was denkst du, was ich über Frauen denke? Pass auf, Jürgen. Pass auf. Ja. Sei auf der Hut, sie will dasselbe mit dir machen. Was denkst du, was ich von Frauen denken sollte? Ich glaub, du wartest erstmal ab und guckst dir Menschen an. Nein, ich höre mir Menschen an. Ja, genau. Du hast keine Vorurteile. Du hörst erstmal, was die Leute sagen. Doch, ich habe Vorurteile. Ja, aber nur positive. Nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Weiter. Nein, ich sag nichts mehr. Was sollte ich denn über Frauen denken, Mona? Nein, ich will von dir wissen, was du willst, dass ich über Frauen denke. Ich habe keine Vorurteile. Absolut nicht. Was heißt das, du hast keine Vorurteile? Man braucht auch Vorurteile, um sich orientieren zu können. Stimmt. Und was denkst du, was ich über Frauen denken sollte? Dass du immer auf der Acht sein musst, vor allem. Psst, Björn. Ja. Psst. Lass Mona nachdenken und reden. Es gibt kein Sollte. Darauf kann ich keine Antwort geben. Ja, und was könnte ich denn überhaupt über Frauen denken? Na, dass es die besseren Menschen sind. Nein. Von Zeit zu Zeit doch. Ja, von Zeit zu Zeit. Genau. Mehr sage ich ja gar nicht. Na ja, da sind wir jetzt aber weit gekommen in unserem Gespräch. Du sagst ja auch gar nichts. Was soll ich denn sagen? Du löcherst mich ja nur. Du sagst gar nichts. Ja, was soll ich denn sagen? Ich wollte doch deine Meinung wissen. Na, frag doch mal was. Na, was denkst du denn über Frauen? Dass sie die besten Menschen sind von Zeit zu Zeit. Ha. Ha. Schade. Wieso? Was denkt denn Björn? Über dich? Nein, über Frauen. Du bist eine Frau. Mhm. Sie ist also auch über dich. Was? Also auch über dich. Mhm. Doch. Nein. Doch. Und zwar denke ich Folgendes. Ich verstehe dich nicht. Ich denke Folgendes. Mhm. Ich denke, dass du mit zu den vielen Frauen gehörst. Ja. Die uns bloß täuschen wollen. Ach so. Ja. Sie spiegeln ihr Inneres. Was? Sie spiegeln ihr Inneres auf uns herab. Das, was du sagst, kein Mensch mehr versteht. Keine Angst, es wird alles gut. Ja, reicht nicht. Ja, es ist kompliziert zu flüstern. Wenn selbst deine Mutter... Es ist kompliziert zu flüstern. Stimmt. Dann lehnt dich die Depression. Das kann nicht jeder. Du liegst im Sack Zement. Oh, hustest du dann immer? Mona, psst! Verleih nicht den Kopf und fürchte dich nicht. Sieh nur, im Kühlschrank, da brennt noch Licht. Im Kühlschrank brennt noch Licht. Im Kühlschrank brennt noch Licht. Im Kühlschrank brennt noch Licht. Wenn dein Vormund deine Freundin verführt und Ratten bevölkern dein Klo, du nicht mehr spürst, was dich gerade berührt. Deine Angst und weine nicht so. Verlier nicht den Kopf und fürchte dich nicht. Sieh nur, im Kühlschrank brennt noch Licht. Im Kühlschrank brennt noch Licht.

mein Liebchen gute Es ist 1:02 Uhr. Night Flight. Die nächsten 3 Stunden mit der Niemerin am Mikrofon. Tag, ihr Lieben. It happened, that thing happened, that magic happened, that night. That night. Diese Nacht passiert. Der elektronische Night Flight auf Fritz.